Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo und herzlich willkommen. Es gibt mal wieder eine neue Omega Tau-Episode von mir. Und zwar zum Thema Neuroinformatik und Gehirnforschung. Ich habe dazu mit Professor Dr. Günther Palm telefoniert. Herr Palm ist an der Uni Ulm tätig und hat mir einige interessante Dinge zu dem Thema erzählt. Mein Name ist Günther Palm. Ich arbeite hier in Ulm am Institut für Neuroinformatik an der Uni Ulm und ja, mache halt Neuroinformatik. Und ich glaube, Sie haben sich früher auch sehr stark speziell in dem Gebiet Hirnforschung beschäftigt, oder? Ja, richtig. Also meine Geschichte ist, ich habe Mathematik studiert in Tübingen und gegen Ende des Mathematikstudiums hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie etwas praktischere Dinge tun sollte, als was die Mathematik so im Allgemeinen ist. Und dann habe ich also nach Anwendungsrichtungen für die Mathematik gesucht und da gab es glücklicherweise in Tübingen Vorlesungen von dem Herrn Professor Breitenberg, der damals Direktor war am Max-Planck-Institut für Kybernetik in Tübingen. Und die habe ich dann gehört, das hat mich interessiert und dann hat mich irgendwann der Herr Breitenberg gebeten, bei ihm Assistent zu werden. Und dann war ich ziemlich viele Jahre am Max-Planck-Institut in Tübingen und habe da direkt mit Hirnforschern zusammengearbeitet, Leuten, die Neuroanatomie gemacht haben und Neurophysiologie an verschiedenen kleinen Tieren. Und jetzt haben wir eben diese Verbindung von auf der einen Seite der Neurologie und der Informatik. Was ist denn das Gebiet Neuroinformatik überhaupt genau? Also man kennt vielleicht eher noch den Begriff künstliche Intelligenz oder auch neuronale Netze, hat bestimmt der eine oder andere schon mal was gehört. Gehört das zur Neuroinformatik dazu? Ja, das gehört zur Neuroinformatik dazu. Wobei das mit der künstlichen Intelligenz etwas schwierig ist, weil die Leute, die schon immer künstliche Intelligenz gemacht haben, die würden sagen, die Neuroinformatik gehört zur künstlichen Intelligenz. Aber man kann genauso gut auch sagen, dass die künstliche Intelligenz zur Neuroinformatik gehört. Mhm. Das ist Geschmackssache. Also ich habe irgendwo von der Definition her den Unterschied gefunden, dass die künstliche Intelligenz eben versucht, intelligentes Verhalten quasi nachzustellen. Und die Neuroinformatik versucht, die Strukturen des Gehirns nachzubilden und kümmert sich in dem Sinne erstmal nicht um den Output, sondern eher um die Funktionsweise, während die künstliche Intelligenz halt mehr auf das Ergebnis guckt. Kann man das so sagen? Ja, vielleicht, aber eigentlich stimmt das auch nur halb. Es ist so, wenn man irgendwie künstliche Intelligenz erzeugen will, das heißt ja, man will irgendwelche Apparate oder Computer dazu bringen, dass sie intelligentes Verhalten zeigen. Und da muss man also einmal, eine Randbedingung ist natürlich, dass es irgendwie überhaupt was Intelligentes zustande bringt. Man müsste dann auch erstmal definieren, was überhaupt Intelligenz ist. Aber darum drückt man sich normalerweise als KIler, weil das auch fast nicht möglich ist, wirklich Intelligenz zu definieren. Aber man weiß ja ungefähr, was ein intelligentes Verhalten ist. Das ist also eine Grundsache, dass man versucht, das irgendwie hinzukriegen. Und dann gibt es aber noch weitere Randbedingungen, die man häufig in der künstlichen Intelligenz hat. Nämlich man möchte intelligentes Verhalten haben, was irgendwie dem menschlichen Verhalten ähnelt. Also man will nicht unbedingt Maschinen machen, die irgendwie noch intelligenter als Menschen sind, sondern man hat erstmal nur das Ziel, die Intelligenz des Menschen irgendwie zu verstehen. Dazu versucht man eben, menschliches Verhalten zu produzieren. Und da ist sozusagen eine Randbedingung, dass die Algorithmen, die man sich ausdenkt, mit denen man was Intelligentes produzieren will, dass die irgendwie plausibel sind, sozusagen hinsichtlich der Introspektion, wenn man sich überlegt, wie man denn selber sowas machen würde, ja, oder auch psychologisch irgendwie plausibel sind. Das waren so die klassischen Randbedingungen in der künstlichen Intelligenzforschung und durch die Neuroinformatik ist eben eine weitere Randbedingung dazugekommen, nämlich dass es auch neuronal plausibel sein muss. Das heißt also, dass es auch nachvollziehbar sein muss, dass man diese intelligenten Leistungen tatsächlich mit Neuronen realisieren kann, so wie wir sie in unseren Gehirnen haben. Das hat dann vermutlich auch einen deutlichen Fortschritt für die künstliche Intelligenz gebracht, oder? Naja, also eigentlich ist es ja eine weitere Fessel, die man sich damit anlegt, dass es auch mit Neuronen gehen soll. Andererseits hat die Betrachtung des Gehirns einen schon auf neue Ideen gebracht, wie man intelligente Leistungen zustande bringen kann, auf die man vielleicht vorher durch reine Introspektion nicht gekommen wäre. Mhm. Und diese Idee, dass man die Funktionsweise des Gehirns in irgendeiner Form in einer Maschine abbilden kann, gibt es die Idee erst, seitdem es Computer gibt, oder ist das schon sehr viel älter? Na, ich denke, die Idee ist natürlich uralt. Ja, die hat man, glaube ich, schon immer gehabt. Und in der Neuzeit geht sie sicherlich auf Descartes zurück. Naja, das gehört eigentlich zu der naturwissenschaftlichen Vorgehensweise, dass man denkt, die Gegenstände in der Welt, also dazu gehören eben auch Gehirne, dass die eben den Naturgesetzen unterliegen. Und alles, was den Naturgesetzen unterliegt, kann man natürlich durch Differentialgleichungen beschreiben. Also da kann man sozusagen mathematisch die Gesetze dafür aufstellen, wie sich das bewegen soll in der Zeit, was da passieren kann. Ja. Und wenn man das kann, dann kann man das eben auch nachsimulieren. Ja. In irgendwelchen, was weiß ich, Flüssigkeiten oder Gasen oder eben auch im Gehirn. Das sind ja alles physikalische Systeme. Was weiß man denn über die Struktur des Gehirns, was man jetzt eben verwendet dann für die Neuroinformatik? Ja, man weiß natürlich wahnsinnig viele Details, die ich jetzt unmöglich alle erzählen könnte. Klar, ja. Vielleicht erzähle ich die Geschichte mal andersrum. Also als ich dann in Tübingen an dem Max-Planck-Institut angefangen hatte als Mathematiker, habe ich natürlich auch gedacht, ich versuche irgendwie die Dynamik, also die Abläufe im Gehirn zu beschreiben. Und habe dann sehr bald gemerkt, dass es ein sehr kompliziertes Unterfangen wird und dass das gar nicht so einfach ist und dass man erstmal lernen muss, was einzelne Neurone tun. Dann muss man halt sehen, wie Neurone, die zu größeren Netzen zusammengeschaltet sind, was die eigentlich alles so machen können. Und das ist eben ein weites Feld, mit dem man sich da beschäftigen muss. Also von der Mathematik her oder von der Theorie her merkt man dann sehr schnell, dass praktisch alles, was man sich überhaupt vorstellen kann, alle Art von Dynamik ist in solchen neuronalen Netzen möglich. Mhm. Also man kann beliebige Dynamiken sich ausdenken, die kann man auch immer mit neuronalen Netzen realisieren. Die können natürlich dann entsprechend kompliziert aussehen unter Umständen. Und auf der anderen Seite, die Neurobiologen versuchen eben rauszukriegen, wie die Neuronen verschaltet sind, um bestimmte einfache Leistungen zu machen, wie zum Beispiel beim Sehen, dass man eben die Bilder richtig analysiert, die einem das Auge liefert. Und da entdecken sie dann eben alles Mögliche, also alle möglichen Details von den Verschaltungen. Da ist man aber eben in der Neurobiologie auch noch sehr weit davon entfernt, das wirklich im Detail zu verstehen. Also selbst die Retina, also die Netzhaut, wo die Neurone drin sitzen, die Bilder ansehen, die unsere Linse dorthin projiziert, also im Auge. Selbst die Retina ist noch nicht hundertprozentig verstanden. Also man weiß selbst da noch nicht genau, wie welche Neurone mit welchen verschaltet sind. Also so im Groben weiß man es, aber im Detail weiß man es nicht. Mhm. Und jede einzelne Retina wird auch wieder ein kleines bisschen anders verschaltet sein. Ist nicht eins zu eins immer das Gleiche. Okay, aber das heißt, man hat eben diese Neuronen, diese Nervenzellen, die irgendwelche Impulse bekommen. Und dann weiß man eben auch was über den Mechanismus, wie die Informationen weitergeleitet werden. Da gibt es ja auch diese Synapsen. Genau, die Idee ist also, dass die Informationen, die über die Synapsen, das sind die Verbindungsstellen, reinkommen in so ein Neuron, die werden aufgesammelt irgendwie und in erster Näherung werden sie irgendwie alle aufaddiert. Also da sammelt sich dann eine Spannung an, Potenzial sagt man auch, in dem sogenannten Dendriten, das ist der Eingangsbereich des Neurons. Und wenn diese Spannung eine gewisse Schwelle überschreitet, produziert das Neuron einen sogenannten Spike, auch Aktionspotenzial genannt. Das ist so eine kurze Entladung der Spannung. Mhm. Und dieser Spike bewegt sich dann auf dem Axon. Das ist der Ausgangsteil des Neurons, breitet sich praktisch aus entlang des Axons und geht dort in alle möglichen Verzweigungen rein und macht dort dann an den Synapsen wieder Verbindungen zu den nächsten Neuronen. Mhm. Das heißt, der Impuls wird irgendwie weitergeleitet. Ja. Und ist das rein elektrisch oder findet da auf chemischer Basis auch was statt? Also die Weiterleitung im Dendriten und im Axon ist überwiegend elektrisch, wobei die elektrische Spannung wird aufgebaut durch die Wanderung von Ionen. Das ist so ähnlich wie bei Batterien oder so, wo so Ionenkonzentrationen, hauptsächlich Natrium und Kalium, eben verschieden stark sind auf den beiden Seiten der Zellmembran, die die Zelle vom Außenraum abtrennt. Aber die Übertragung an den Synapsen, die geschieht dann durch chemische Transmitter. Ah ja. Das ist dann also Biochemie, was da passiert. Mhm. Also Stoffwechselvorgänge sind damit beteiligt, die dann eben dafür sorgen, dass sich die Ionenkanäle ändern in ihrer Durchlässigkeit. Und wie viele Neuronen hat man so im Gehirn? 10 hoch 10 bis 10 hoch 11. je nachdem wer zählt. Okay. Es ist relativ schwierig, das wirklich genau zu zählen. Ja. Und ist das proportional mit der Größe des Gehirns? Also hat eine Maus dann entsprechend weniger oder kann man das nicht jetzt vom Volumen direkt abhängig machen? Doch, eine Maus hat schon weniger als ein Mensch. Es ist aber nicht genau proportional. Jedes einzelne Neuron bei der Maus ist auch ein bisschen kleiner als das vom Menschen. Und also das sozusagen die Gesamtreduktion im Volumen bestimmt sich ungefähr zu gleichen Teilen zu einer Verminderung der Anzahl der Neurone und durch eine Verminderung der Größe der Neurone. Mhm. Ich habe jetzt ein ganz grobes Bild davon, wie Information weitergeleitet wird. Wie ist das denn mit dem Thema Information speichern? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, heute denken eigentlich alle Neurobiologen, ja oder fast alle, dass der Hauptsitz der Speicherung der Information eben die Synapsen sind, also diese Verbindungsstellen. Okay, also da kann die Information irgendwie aufrechterhalten werden. Naja, also man stellt sich vor, dass durch Lernen die Verbindungen zwischen den Neuronen verstärkt werden oder auch abgeschwächt. Und zwar so, dass wenn die zwei Neurone gleichzeitig aktiv sind, dann wird die Verbindung verstärkt und wenn sie nicht gleichzeitig aktiv sind, dann wird sie eher abgeschwächt. Und dadurch können sich diese Verbindungsstellen merken, sowas wie die Zusammengehörigkeit der Neuronen, zwischen denen sie verbinden. Und wenn man also sich vorstellt, dass jede dieser Verbindungen, von denen wir ja gesagt haben, dass es so 10 hoch 14 bis 10 hoch 15 gibt, wenn jeder davon nur ein Bit speichern könnte, dann hätte man schon eine ganze Menge Bits, die man auf diese Weise speichern kann. Ja, aber das heißt, diese Struktur von den Neuronen und den Synapsen gibt zum einen eben vor den Weg, den die Information gehen kann, zum anderen aber gleichzeitig auch quasi, was gespeichert wird. Genau. Das heißt also, dass der Speicher nicht wie im Computer getrennt ist von der Verarbeitung, sondern dass es praktisch im gleichen Teil passiert. Ja. So, und wenn wir jetzt zurückkommen zur Neuroinformatik, dann betrachten wir da den Weg der Informationsverarbeitung und nicht der Informationsspeicherung. Ja, beides natürlich. Es gibt auch Modelle der Informationsspeicherung. Also ich selber habe ziemlich viel an Modellen der Informationsspeicherung gearbeitet, also an sogenannten Assoziativspeichern. Mhm. Da ist eben die Idee, dass die Information eben durch diese, dass da eben diese Zusammengehörigkeit gespeichert wird. Und diese Assoziativspeicher, kann man die dann auch quasi nur mit einem neuronalen Netz betreiben? Oder ist dieses Thema Speicherung und Verarbeitung, kann man das dann voneinander unabhängig erstmal sehen, was jetzt die Anwendung im Rechner betrifft? Also es ist so, meine ursprüngliche Motivation damals in Tübingen und auch die Motivation vieler anderer Neurowissenschaftler, die sich damals noch nicht Neuroinformatiker genannt haben, war hauptsächlich erstmal zu verstehen, wie die Informationsverarbeitung in Gehirnen oder in Nervensystemen auch von einfacheren Lebewesen, wie das überhaupt funktioniert. Und es war erstmal noch nicht direkt auf Anwendungen in der Technik ausgerichtet, würde ich sagen. Mhm. Sondern eher umgekehrt. Man hatte die Idee, dass man die Fortschritte der Computertechnik nutzen kann, um eben solche Simulationen machen zu können, die man früher überhaupt nicht machen konnte. Mhm. Also früher konnte man ja umfangreiche Simulationen gar nicht machen, weil einfach man nicht genug Rechenpower dafür zur Verfügung hatte. Ja. Und erst seit ungefähr 80er, 90er Jahre hatte man eben genug Rechenmacht, um größere Simulationen überhaupt machen zu können. Diese Fortschritte wollte man natürlich nutzen, um eben damit die Gehirne besser zu verstehen. Das war die erste Welle der, ja, sozusagen Neuroinformatik. Dann kam, ja, ich würde sagen, Ende der 80er Jahre ungefähr, kam man, und auch ich mit meinen Assoziativspeichern, das war auch so Mitte der 80er Jahre, kamen wir immer mehr auf die Idee, dass es vielleicht auch interessant ist, die Überlegungen, die wir da machten, wieder zurückzuwenden auf die Technik selber, um eben damit die Computertechnik ihrerseits zu verbessern. Mhm. Und das hat dann, glaube ich, Ende der 80er Jahre zu der Kreation des Wortes Neuroinformatik geführt. Damals wurde vom Forschungsministerium, also vom Bundesministerium hier in Deutschland und auch in anderen Ländern wurden solche Initiativen gestartet, dass die Leute im Ministerium darauf aufmerksam geworden sind und Wissenschaftler dann gefragt haben, gibt es eigentlich Möglichkeiten, Erkenntnisse aus der Hirnforschung irgendwie nutzbringend in der Technik einzusetzen? Mhm. Und da haben dann eben einige Leute gesagt, ja, das gibt's und man muss eben nur versuchen, mit neuronalen Netzen das Denken zu verstehen und dann kann man das in die Technik zurück umsetzen und dann kann man eben bessere künstliche Intelligenz machen. Künstliche Intelligenz ohne neuronale Netze gab es damals schon. Also die künstliche Intelligenz ist vielleicht so in den 70er Jahren entstanden. Und da hatte man eben auch schon versprochen, man würde ganz tolle Sachen machen können, wie zum Beispiel Sprache verstehen können, automatisch und sowas. Und das hat dann aber erstmal nicht geklappt. Da gab es dann sozusagen eine Rückwärtsbewegung, dass die Leute enttäuscht waren und gesagt haben, diese künstliche Intelligenz ist dann doch nichts. Und dann hat die Neuroinformatik sozusagen eine neue Welle losgetreten, wieder neue Versprechungen gemacht, die dann aber auch teilweise nicht so hundertprozentig eingelöst worden sind im Laufe der Zeit. Aber für so Themen wie Bilderkennung und so wird es schon eingesetzt, oder? Ja, das wird jetzt in vielen Bereichen eingesetzt, sowohl in der Bilderkennung als auch in der Spracherkennung. Aber das, was man früher, also in den 70er Jahren, so naiv versprochen hatte, das hat man natürlich zum großen Teil immer noch nicht erreicht. Man kann zwar jetzt schon Sprache erkennen, also wenn ich jetzt in so einen Spracherkenner spreche, dann kann der, wenn ich also einigermaßen ordentlich und nicht zu schnell und nicht zu wischiwaschi spreche, kann er einigermaßen verstehen, was ich sage und kann das dann quasi in Schrift umsetzen, aber er wird immer noch viele Fehler machen. Mhm. Wenn ich mir jetzt so ein Programm kaufe, so ein Diktierprogramm, mit dem ich spreche, das den Text eben schriftlich wiedergibt, dann kann ich aber davon ausgehen, dass das mit einem neuronalen Netz arbeitet. Nicht unbedingt. Okay. Ich denke, es ist zunehmend so, dass in diesen Dingern auch wirklich neuronale Netze drin sind. Mhm. Aber es gibt auch Produkte, wo die nicht drin sind. Außerdem merkt man den Unterschied nicht immer unbedingt. Okay. Aber sagen wir mal, bei den Produkten, wo man auf Lernen setzt, also wo Sie gefragt werden, dass Sie jetzt mal ein paar Beispiele vorsprechen, damit das Gerät sich an Ihre Sprache adaptieren kann, da ist es dann schon eher wahrscheinlich, dass da neuronale Netze drin sind. Ja. Und eben die Tatsache, dass da nicht alle Versprechungen gehalten werden konnten, woran liegt das? Ist das Gehirn doch komplexer, als man denkt, oder hat es einfach viel mehr Neuronen, als wir Speicherzellen im Computer haben? Oder was ist der Grund? Nein, das liegt einfach daran, dass man die Probleme unterschätzt hat. Mhm. Man hat eben zum Beispiel beim Sehen, man hat gedacht, Computer sehen, also mit Computern praktisch über eine Kamera Bilder empfangen und dann verstehen, was auf diesen Bildern drauf ist, das wäre ganz leicht. Oder es wäre relativ leicht zu machen, weil wir, wenn wir was sehen, merken ja gar nicht, was für riesige Probleme wir da eigentlich lösen, wenn wir einfach gucken und was sehen. Und dadurch neigt man dazu, diese Probleme zu unterschätzen. Ähnlich ist es mit dem Hören. Also wenn wir was hören oder jemanden sprechen hören, dann haben wir erstmal auch überhaupt keine Probleme. Und das führt eben dazu, dass man die Probleme, die tatsächlich da sind, unterschätzt. Und erst indem man sich einige Jahre oder Jahrzehnte genauer damit auseinandergesetzt hat, versteht man überhaupt, was die Probleme sind. Also dass das überhaupt gar nicht so leicht ist, wie man ursprünglich gedacht hat. Mhm. Ursprünglich hat man ja gedacht, dass zum Beispiel Schachspielen, also ein Schachcomputer entwickeln, dass das was wahnsinnig Kompliziertes und Schwieriges wäre. Und inzwischen merkt man, dass eben meinetwegen Gesichter erkennen viel schwieriger ist als Schachspielen. Ich kann mir vorstellen, dass bei diesen Themen Spracherkennung oder Bilderkennung ein großes Problem ist, erstmal das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Ja, zum Beispiel, damit fängt es schon mal an. Also bei der Sprache gibt es häufig auch Hintergrund, also dass eben irgendwelche anderen Geräusche noch im Hintergrund sind, die kann man nicht leicht trennen von der Sprache, die man hört. Ja. Und im Bild genauso, wenn man eben normale Bilder hat, da sind ja auch immer mehrere Objekte hintereinander teilweise oder nebeneinander. Und dann sind eben, ja, es ist sozusagen im Grunde immer alles voll. Ja. Und es gibt ganz selten die Situation, dass ich praktisch eine weiße Wand habe und davor steht ein einziges Objekt. Ja. Und dazu kommt eben die Fähigkeit des Menschen, dass wenn man jetzt ein Auto sieht, man sieht einen Golf und man sieht ein anderes Auto, dann kann man eben diese Abstraktion machen und das beides als Auto erkennen. Mhm. Und diese Übertragungsleistung, die muss ja der Rechner dann auch irgendwie machen. Ja, Wobei ich denke, wenn man überhaupt mal was erkannt hat, dann ist man schon eigentlich fast wieder auf der sicheren Seite. Also man hat irgendwie quasi den Umriss oder die Form identifiziert und daraus dann zu schließen, das ist ein Auto, das ist dann nicht der schwierige Teil. Weiß ich nicht. Das ist vielleicht schon auch noch schwierig, aber jetzt also sozusagen zu sagen, wenn man mal ein bestimmtes Auto erkannt hat und sagt, ja gut, das ist jetzt ein roter Audi, jetzt zu wissen, dass es damit dann auch ein Auto ist, das ist, okay, glaube ich, nicht so schwer. Ja. Okay, also so die Einordnung in die Oberklasse. Die Einordnung in die Oberklasse, das ist vergleichsweise einfach, würde ich mal sagen. Aber überhaupt irgendwie ein Objekt zu erkennen, ist halt schwierig. Vielleicht können wir bei dem Thema neuronales Netz noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also wir haben jetzt eben diese Struktur des Gehirns, haben Sie ganz grob erklärt. Wir haben eben dieses Netz aus Neuronen und Synapsen. Und das versuche ich jetzt im Computer abzubilden. Mhm. Das heißt, ich habe verschiedene Leitungen und verschiedene Kreuzungspunkte und habe einen Satz von Trainingsdaten, den ich da reingebe. Und das Netz versucht dann verschiedene Wege und guckt dann, welche Wege quasi zum Erfolg führen und welche nicht. Und aufgrund dessen werden dann bestimmte Verbindungen verstärkt und andere werden schwächer. Ja. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen, ja. Okay. Das heißt, ein sehr großes oder sehr wichtiges Kriterium ist, wie gut die Trainingsdaten sind, die ich reingebe. Ja, das stimmt. Also man muss sagen, vielleicht nochmal zu den neuronalen Netzen. Es hat eben innerhalb der Neuroinformatik in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, nachdem man sozusagen diese zwei Richtungen mal entdeckt hatte, also einmal die Richtung, die Technik nutzt, um das Gehirn besser zu verstehen, ja, und das andere ist, Verständnis des Gehirns nutzt, um die Technik zu verbessern. Ja. Nachdem man das mal beides entdeckt hatte als interessante Themengebiete, die dann eben auch gefördert wurden, die auch dazu geführt haben, dass es eben dann Professuren für Neuroinformatik gab und Institute für Neuroinformatik gegründet wurden. Das war ja eine Lawine von Gründungen, die ungefähr Anfang der 90er Jahre begonnen hat. Also nachdem das angefangen hat, hat sich dann aber doch die Neuroinformatik ziemlich wieder aufgespalten in diejenigen, die das eben mehr technisch orientiert machen und diejenigen, die das mehr gehirnorientiert machen. Okay. Und da gibt es dann doch ziemlich verschieden aussehende Netzwerke auch letztendlich. Also wenn man an Gehirn interessiert ist, hat man immer sehr stark vernetzte, rückgekoppelte Strukturen, ja, wo es also relativ schwierig ist, überhaupt die Dynamik zu verfolgen, was da drin passiert. Ja. Und wo es sozusagen noch eine riesen Zusatzkomplexität ist, wenn man auch noch die Lernfähigkeit und die synaptische Dynamik dazu tut. Das hat also bisher eigentlich kaum jemand ausführlich untersucht in diesen komplizierten, rückgekoppelten Strukturen. Mhm. Da ist man jetzt erst gerade so weit, dass man anfangen kann, sowas im größeren Maßstab zu simulieren. In der umgekehrten Richtung, also in Richtung neuronale Netze für die Technik einsetzen, hat man eigentlich sehr schlichte Netze gemacht, die nur wenige Neurone hatten, die auch nicht rückgekoppelt waren, sondern praktisch reine vorwärts verschaltete Netze, die also eigentlich ganz einfach funktionieren. Und der Witz hat immer darin bestanden, dass man eben diese synaptischen Gewichte verändert hat, also die Übertragungsstärke der Synapsen. Mhm. Und dass man also dieses Lernen da eingebaut hat. Also es waren eigentlich dann hauptsächlich Lernverfahren, die man entwickelt hat. Und diese Lernverfahren waren eben praktisch sehr nützlich für Mustererkennung, auch für zum Beispiel für Robotersteuerung kann man sowas auch verwenden oder für Vorhersage von Börsenkursen oder solche Sachen. Ah ja. Okay. Also es gibt viele Anwendungen, wo sowas ganz erfolgreich eingesetzt wurde. Aber aus Sicht der anderen Neuroinformatik, also der Gehirnorientierten, waren das eigentlich immer total einfache neuronale Netze. Sie haben gerade schon gesagt, man hat da relativ wenig Neuronen. Wir haben jetzt gehört, beim Gehirn sagten Sie, glaube ich, 10 hoch 10 mhm. ungefähr. Wie viele hat dann so ein neuronales Netz? Ja, kommt drauf an, kommt auf die Anwendung an. Ja. Also das hat vielleicht so 100 Neuronen. Ah ja, okay, das ist dann doch wirklich eine andere Größenordnung. Ja, genau. Es gibt auch größere, die haben vielleicht auch 1000-mal, aber das ist schon ziemlich viel. Also die meisten technischen Netze haben, würde ich sagen, im 100er Bereich. Und die Tatsache, dass diese neuronalen Netze dann meistens eben nur vorwärts funktionieren, also keine Rückkopplung haben, macht es eben insofern einfacher, als dass man dann die Zeit, also diese zeitliche Komponente einfach nicht drin hat. Richtig, genau. Okay, das ist natürlich schon eine deutliche Vereinfachung dann. Ja, und dadurch geht das Lernen dann auch leichter. Das kann man dann leichter kontrollieren, was beim Lernen passiert. Weil die Vorgeschichte eben keine Rolle spielt. Ja, genau. Mhm. Oder man kann es auch so machen, dass die Vorgeschichte eine Rolle spielt. Dann baut man eben zeitliche Verzögerungen mit ein. Ja. Aber vorher überlegt man sich, wie viele man einbaut. Und dann kann man sozusagen genau in diesem vorgesehenen Zeitrahmen kann dann auch Zeit berücksichtigt werden. Aber eben nicht in beliebigem Ausmaß. Mhm. Und das vereinfacht eben die Arbeit von diesen neuronalen Netzen. Mhm. Das war halt in vielen Anwendungen sehr erfolgreich bisher. Mhm. Und man weiß aber, dass das menschliche Lernen diese Dynamik drin hat. Ja, also wir haben eigentlich in allen interessanteren Gehirnen haben wir halt diese Rückkopplung drin. Mhm. Selbst bei Insekten ist die Rückkopplung schon drin, in den Zentralorganen. Woher weiß man das? Kann man das messen? Das kann man untersuchen. Man kann die Gehirne in kleine Scheiben schneiden und dann anfärben und dann genau gucken, wie die Neuronenfortsätze verfolgen und gucken, wo sie sich miteinander verbinden. Und da kann man das ganze Netzwerk rekonstruieren. Es gibt also ganz einfache Würmer, die irgendwie vielleicht so also um die 800 Neuronen haben oder so, wo man das Netzwerk vollständig rekonstruieren kann. Und damit könnte man, wenn man alle Eingangsgrößen kennen würde, das Verhalten des Wurms zu 100% voraussagen. Genau. Ah ja. Wobei der Wurm nicht so furchtbar viel Verhalten hat. Okay. Und zu welcher Fraktion gehören Sie jetzt? Eher zu den Hirnforschern oder eher zu den Anwendern, würde ich mal sagen? Also technische Anwendung. Ja, das ist auch wieder schwer zu sagen. Also, eigentlich von meinem Interesse her gehöre ich eher zu den Hirnforschern. Da komme ich ja auch eigentlich her. Ja. Aber das Institut, was ich leite, betreibt natürlich zu, sagen wir mal, 70% oder sogar 80% mehr technisch orientierte Neuroinformatik. Weil das ist halt das, wofür wir bezahlt werden. Und die Hirnforschung ist sozusagen das verbleibende Hobby, mit dem man sich eben auch noch beschäftigen kann. Mhm. Aber so wie Sie das geschildert haben, ist das ja schon, wächst das ja schon so ein bisschen auch zusammen, diese beiden Gebiete. Dass man mehr und mehr von dem einen in das andere auch überträgt. Naja, es ist eigentlich, ist die Bewegung in den letzten Jahren eher auseinandergegangen, würde ich sagen. Trotz steigender Rechnerleistung. Trotz steigender Rechnerleistung. Es gibt vielleicht jetzt in allerletzter Zeit auch ein paar Ansätze, wo man sieht, dass es doch wieder zusammengeführt wird, aber es ist sehr schwierig. Es gibt jetzt ein Projekt, was in Lausanne gemacht wird, wo sie eben versuchen, einen Kubikmillimeter Mäusekortex zu simulieren mit allen Details. Da haben sie irgendwie eine IBM Blue Gene, heißt die, glaube ich, so eine ziemlich starke parallele Rechenmaschine dafür gekriegt und versuchen das damit. Aber die sind natürlich immer noch, also die brauchen schon noch ziemlich viel Zeit für diese Simulation. Aber das größere Problem ist eigentlich nicht so sehr der Rechner, sondern die Daten dafür. Also wenn Sie das nämlich wirklich simulieren wollen, müssen Sie natürlich eigentlich genau wissen, wie die Neuronen in diesem Stückchen Gehirn von der Maus aussehen und wie sie untereinander verbunden sind. Und also so eine vollständige anatomische Analyse, also so ein Kubikmillimeter enthält, glaube ich, so ungefähr 100.000 Neurone. Mhm. Das alles anatomisch zu analysieren, ist natürlich ziemlich viel Arbeit. Da müssen also wahrscheinlich die Neurobiologen schon, stecken sicherlich schon einige zig Mannjahre Arbeit da drin. Also entweder braucht man ein großes Team und ein paar Jahre oder man hat wenige Forscher, dann braucht man aber 100 Jahre. Wie ist denn das, wenn man jetzt so ein Kubikmillimeter Mäusehirn untersucht? Funktioniert das auch noch, wenn man das der Maus entnommen hat? Also diese elektrische Leitung und so? Oder geht das dann irgendwie nicht mehr? Das ist dann kaputt. Okay. Das heißt, man kann nur noch die Struktur untersuchen? Richtig. Und man kann aber nicht quasi das dann abgleichen, wenn man die Simulation macht, wie sich die Maus oder meinetwegen die elektrische Erregung da verhält. Das geht dann nicht mehr. Das kann man eben nicht. Das ist das Problem. Außerdem ist es natürlich so, dass man, wenn man diesen Kubikmillimeter rausschneidet, aus dem Mäusehirn, dann schneidet man natürlich, ich weiß nicht, Hunderttausende von Verbindungen ab. weil der natürlich stark vernetzt ist mit seiner Umgebung, jeder Teil. Also man kann eigentlich verletzungsfrei sowieso gar nicht einen Teil raus isolieren. Deswegen ist sowieso die Frage, was man davon hat, wenn man das dann macht. Man hat dann sowieso schon ein reduziertes Netzwerk. Und man hat dann ein Modell, das man von der Struktur her eben mit dem, was man da untersucht hat, vergleichen kann, aber vom Verhalten her kann man es eben nicht mehr vergleichen. Nee, kann man nicht, weil man ja auch nicht weiß, wie sich das in die Gesamtmaus einfügt. Aber man kann viele Details, die Neurophysiologen interessieren, kann man daran natürlich schon untersuchen. Okay. Also man kann zum Beispiel die Einzelneuronenmodelle, diese Modelle von den Ionenkanälen und solche Sachen, wo man da Fragestellungen dazu hat, vielleicht eben auch Fragestellungen, die synaptische Veränderung betreffen, an solchen Modellen gut untersuchen und dann vergleichen mit entsprechenden Experimenten, die man dann an einzelnen oder wenigen Neuronen in so einem Stück Gehirn macht. Mhm. Also es gibt ein vergleichbares Präparat in der Neurophysiologie, das ist das sogenannte Slice-Präparat. Da schneidet man auch so ein Stück aus dem Gehirn raus und tut das dann in eine Nährlösung, sodass es eben nicht eingeht und kann dann damit, hat man dann so eine reduzierte Anatomie, weil man ja eben viel abgeschnitten hat, aber die noch ungefähr der normalen entspricht und kann darin tatsächlich die Aktivität messen dann. Also sowas kann man machen, da kann man dann auch Neurophysiologie dran machen. Also okay. Das heißt, die Aktivität der einzelnen Neurone beobachten. Ist auf diesem Weg es schon gelungen, dass man dann zum Beispiel ein bestimmtes Verhalten oder eine Struktur oder wie auch immer im Gehirn vorhergesagt hat, bevor man das neurobiologisch beweisen konnte? Also dass man es erst quasi im Computer gefunden hat oder in der Simulation und dann im Gehirn? Weil das wäre ja eigentlich wahrscheinlich das Ziel, oder? Ja, das ist die Frage. Also ich glaube nicht, dass es so gelungen ist. Und ich glaube auch, dass das eine irreführende Unterstellung ist, dass das gelingen müsste. Weil ich glaube nämlich, dass dieses Konzept, was man früher entwickelt hat, also in der Wissenschaftstheorie, die zu der klassischen Physik gehörte, nämlich dass man in der Theorie die Ausgänge von Experimenten vorhersagt, dass das eigentlich auf die Neurowissenschaften und auch überhaupt auf die moderneren Wissenschaften gar nicht mehr so direkt zutrifft. Mhm. Zwar gibt es da mehrere Probleme. Also ein Problem ist, dass es nicht ganz klar ist, was wirklich eine Vorhersage ist, weil ja es Experimentiergruppen gibt, die in den verschiedenen Bereichen arbeiten und andererseits gibt es Theoretiker, die wiederum in anderen Bereichen arbeiten. Und es gibt nicht unbedingt eine direkte Kommunikation zwischen beiden Gruppen. Und es gibt auch immer eine Verzögerung zwischen einer Beobachtung, die man macht, und einer Veröffentlichung in den entsprechenden Organen, die dann von der anderen Seite gelesen werden können. Ja, wobei diese Verzögerung ja durchaus im Bereich von einem Jahr sein kann. Ja. Sodass es also passieren kann, dass wenn jetzt zufällig ein Experimentator und ein Theoretiker zusammenkommen, der Experimentator hat was Tolles gerade gefunden, erzählt es dem Theoretiker, der macht das Modell dazu und publiziert es dann, bevor der Experimentator das schafft, sein Experiment zu publizieren. Dann könnte der Theoretiker behaupten, er hat eine Vorhersage gemacht. Ja. Also das heißt, was jetzt wirklich die richtige zeitliche Abfolge ist, ist im Einzelnen oft sehr schwer zu rekonstruieren. Ja. Okay, aber das heißt, man kann jetzt nicht sagen, man hat irgendwie jetzt schon Fortschritte gemacht in der Behandlung von Alzheimer durch Gehirnmodelle im Rechner oder sowas? Kann man vielleicht so nicht direkt sagen. Okay. Also es ist natürlich so, was ich sagen wollte, ist Folgendes. Also es gibt so viele und die machen alle Experimente an verschiedenen Tieren, an verschiedenen Neuronen, an verschiedenen Systemen und kriegen irgendwelche Sachen raus. Und es ist eben schon so, dass man diese Unmenge von Daten, erstens kaum noch jemand, die überhaupt alle überblickt, und zweitens es ist schon eine Riesenleistung wäre, überhaupt ein Modell zu produzieren, was mit diesen ganzen Daten konsistent ist. Und halt nicht nur mit einem Datensatz. Nicht nur mit einem Datensatz, ja. Oder mit was mit möglichst vielen konsistent ist. Auch wenn es noch gar nichts in dem Sinne vorhersagt, ja. Ja. Oder selbst wenn man nur erwarten würde, dass es konsistent ist mit den Daten aus den letzten 30 Jahren oder so, ja. Na, wobei die Daten, die da erhoben werden, wahrscheinlich auch sich ungefähr alle paar Jahre verdoppeln. Ne? Mhm, Gut, das heißt aber letztendlich geht es darum, eben die Beobachtungen und die Modelle in irgendeiner Form abzugleichen und der Wunsch, dann irgendwie Vorhersagen draus zu machen oder so, das liegt dann noch in weiter Ferne. Ja, und es ist die Frage, ob es überhaupt der richtige Wunsch ist. Okay. Ich denke, also das interessantere Kriterium heutzutage ist vielleicht überhaupt Konsistenz und weniger die Vorhersage. Ja. Okay, kommen wir vielleicht nochmal zurück zur technischen Anwendung von neuronalen Netzen. Also wir haben ja schon gehört, es geht oft darum, dass man irgendwie in verrauschten Daten Muster erkennt. Das ist eigentlich so der typische Anwendungsfall eines neuronalen Netzes. Was gibt es denn darüber hinaus noch? Oder läuft es immer darauf hinaus am Ende? Es gibt sozusagen einen technischen Begriff Mustererkennung. Da hat man verrauschte Daten und es gibt Leute, die einem sagen, was eigentlich das Muster sein soll, was da erkannt wird. Also es wird also sozusagen einem vorgegeben, die Daten sind, wie man sagt, gelabelt. Also man hat ein Label dran, was sagt, das soll jetzt das und das sein. Also auf dem Bild soll man jetzt ein Känguru sehen. Und anhand dieser Daten kann das Netz dann lernen? Und dann kann das Netz das lernen. Es gibt aber auch die sogenannte unüberwachte, also ohne Lehrer, Situation, wo man nur die Daten hat. Und es gibt kein Label, keiner sagt einem, was das ist. Da weiß man natürlich erstmal nicht, was man da lernen soll. Ja. Da kann man aber zum Beispiel lernen, zu gruppieren ähnlich gelagerte Muster, also ähnlich gelagerte Bilder. Dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt 10.000 Bilder gesehen und davon sind aber diese 500, die finde ich jetzt irgendwie ähnlich, die haben irgendwie ein ähnliches Muster. Und dann kann ich hinterher vielleicht einen Menschen fragen oder irgendjemand anders, was für ein Label man denn diesem Muster geben würde, ja, oder was das denn ist auf diesen Mustern. Aber ich kann sozusagen über Ähnlichkeit irgendwie Gruppen bilden oder Cluster nennt man das auch. Ne? Aber dass das Netz nach Ähnlichkeiten suchen soll, das muss man ihm natürlich schon vorgeben. Ja, das tut es eigentlich automatisch. Also okay. Ich meine, die Netze suchen eigentlich immer nach Ähnlichkeiten. Mhm. Was ähnlich ist, hängt natürlich davon ab, was für Daten man dem Netz gibt. Also das heißt zum Beispiel, wenn man ihm Bilder gibt, hängt es davon ab, wie man die Bilder kodiert. Also ob es jetzt nach Konturen sucht oder nach Helligkeitsunterschieden. Genau, ob man die Konturen vorher ausrechnet aus dem Bild und dann als Vektor in das Netz reingibt, schon die Konturen. Oder ob man nur die Grauwerte in das Netz reingibt. Ja. Das kann natürlich schon einen Unterschied machen. Also das heißt, man muss normalerweise, bevor man so ein neuronales Netz auf ein Problem ansetzt, muss man sich überlegen, was für eine Art von Ähnlichkeit einen eigentlich interessiert. Und dementsprechend muss man eine Vorverarbeitung machen von den Daten, wo eben vielleicht die Sachen, wo man denkt, die wichtig sind, eben rausgehoben werden schon mal ein bisschen. Und dann muss man das dem neuronalen Netz zum Lernen geben. Mhm. Also man muss sich vorher überlegen, also dass man die Daten vielleicht richtig darstellt. Das ist so das, was, wo ich jetzt denken würde, dass das im Menschen schon angelegt ist, nach was jetzt ein neugeborenes Baby sich orientiert zum Beispiel. Das muss man dem ja nicht sagen. Das muss man dem nicht mehr sagen. Aber das liegt natürlich daran, dass angeborenermaßen die Bahnen zum Beispiel vom Auge über die Retina ins Gehirn ja schon angelegt sind. Mhm. Jedenfalls im Groben. Also das heißt, grob gibt es da schon eine Anordnung, dass eben benachbarte Nervenfasern im Sehnerv in der Sehrinde dann auch letztlich nachher an benachbarten Orten wieder landen und sowas. Also dass da so Nachbarschaften erhalten werden. Und das ist eigentlich schon vorher angelegt. Also bevor das Gehirn oder das Kind oder die Katze oder was es ist, eben überhaupt irgendwelche konkreten Erfahrungen macht. Und das hilft natürlich, dass dann hinterher das Netz, was da drin ist, auch die richtigen Sachen eben lernt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum manche Eigenschaften vorgegeben sind, Charaktereigenschaften oder so, und man da nur begrenzt dann was dran machen kann. Das ist jetzt ein sehr großer Sprung gewesen. Naja, ich habe gedacht, so Dinge, die halt schon vorher in der Grundstruktur festgelegt sind, die kann man dann eben nur noch in einem gewissen Maße verändern. Gut. Aber wie sich so eine Charaktereigenschaft jetzt in dem Netz widerspiegelt, ist natürlich noch vollkommen unklar. Ja, okay. Mhm. Ja. Ich meine, die Biologen sagen das natürlich immer, dass es quasi beide Faktoren gibt. Also die Erfahrung und das Angeborene, dass das irgendwie zusammenwirkt, um den Charakter nachher zu schaffen. Was jetzt wichtiger ist, also das Angeborene oder das Gelernte, selbst wenn es also sehr früh, also frühkindliche Erfahrung, also ob es jetzt mehr das Angeborene oder das Erfahrene ist, das schwankt ja dann in der Meinung. Also so mit einer Periode von 20 Jahren oder so ändert sich da die Meinung immer. Ja. Ich weiß nicht, was im Moment gerade mehr geglaubt wird. Vielleicht ist es jetzt gerade wieder mehr das Angeborene, ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Auf der anderen Seite wird ja auch gesagt, man kann auch mit 80 noch Chinesisch lernen und das ist alles machbar. Genau, aber das, also wie gesagt, das ist sicherlich beides wahr und das ist die Frage, also ist relativ müßig, was jetzt wohl wichtiger ist für uns. Ja. Und auch schon bei den meisten Tieren ist es halt so. Ne? Also zumindest bei den Säugetieren. Bei Insekten ist es teilweise anders. Ne? Bei Heuschrecken oder Fliegen oder so ist es ja wirklich so, dass die Gehirne sich kaum unterscheiden von einem Tier zum nächsten. Mhm. Dass man also die gleichen Neurone direkt mit Nummer oder Namen ansprechen kann und genau dasselbe Neuron findet man im nächsten Tier an derselben Stelle wieder. Aber das ist bei allen möglichen Säugetieren, auch bei Fröschen oder so, ist es auch schon so, ist es praktisch nicht machbar. Okay, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, wo geht denn dieses ganze Thema hin? Also zum einen, die Hirnforschung haben wir ja schon ein bisschen gehört, eben dieses Modell von dem Kubikmillimeter Mäusehirn. Technische Anwendungen, weiß nicht, Bilderkennung wird immer besser, Spracherkennung auch. Was sind denn die großen Gebiete der Zukunft? Was sehen Sie da? Also ich denke, also wo wir jetzt zum Beispiel gerade dran arbeiten, das fällt mir natürlich jetzt ein, aber das ist sicherlich auch ein Bereich, wo es hingeht, ist, wenn man jetzt die Entwicklung von der Computertechnik sich anguckt, ist ein Trend, dass man dafür sorgt, dass der Umgang zwischen den Computern und den Menschen etwas menschlicher wird. Also das heißt, die Computer sind zwar ganz toll und entwickeln sich immer schneller und immer besser, aber der Einsatz der Computer scheitert eben häufig daran, dass es Missverständnisse gibt zwischen dem Computer und seinem Benutzer. Also das ist so auch dieses Thema Usability. Genau, oder das sogenannte Human-Computer-Interface. Ja. Also wie man damit eben umgeht. Da hat man ja bisher in der Technik darauf gesetzt, dass der Mensch ja lernfähig ist und sich schon dem Computer anpasst. Und das macht man ja auch automatisch, wenn man so ein schönes neues Instrument hat, was ganz tolle Sachen kann, dann ist es sozusagen eine geringe Mühe, sich ein bisschen anzupassen an das Instrument, damit es einen dann damit belohnt, dass man dann ganz tolle Bilder sieht oder dass es einem ganz schnell was ausrechnet. Ja. Und davon kommt man ja jetzt immer mehr weg. Also man möchte ja immer mehr dahin, dass man eben diese Adaptivität vom Menschen weniger nutzt und dass man eben das sozusagen auch Menschen, die sich dann nicht so anpassen wollen an den Computer, den trotzdem gut benutzen können und dass der Computer jetzt also mehr eingeht. Also der Zugang zum Computer eben vermenschlicht wird. Mhm. Eben, dass der Benutzer sich weniger Mühe machen muss, seine Sprachausgabe oder so dem Computer anzupassen, sondern so, dass er nicht mehr tippen muss und auch nicht mehr so abgehackt sprechen, wie in manchen Filmen noch die Leute mit dem Computer sprechen, ne? Sondern mehr so ganz locker mit dem Computer sprechen kann und der das dann eben versteht. Also, dass der Mensch sich also weniger daran anpassen muss, sondern der Computer sich umgekehrt mehr an den Menschen anpasst. Also, wenn die technische Entwicklung in diese Richtung geht, nicht nur bei Computern, sondern auch bei überhaupt Maschinen, ne, bei Robotern zum Beispiel auch, oder bei Maschinen, die im Haushalt eingesetzt werden, dann wird man natürlich in diese Maschinen, die also selber dann anpassungsfähig sein müssen, wahrscheinlich immer mehr neuronale Netze einsetzen, um eben das hinzukriegen. Mhm. Das heißt also genau diese Mustererkennung, was die neuronalen Netze sowieso können, wird dann eben verstärkt gebraucht. Und da kommt es dann eben auch noch zu Kombinationen zwischen Sehen und Hören, also Mikrofon und Kamera oder weitere Sensoren, die in dem Rechner eben oder in dem Roboter oder in dem Apparat eben drin sind, der dem Menschen gegenübersteht. Und da wird in vielen Bereichen, also in Deutschland auch und auch international im Moment dran gearbeitet, sowas zu verbessern. Das heißt, das ganze Thema ist eben nicht nur abhängig von der Rechnertechnik, von der Rechengeschwindigkeit, sondern auch von der Sensorentwicklung. Ja, und vor allen Dingen von dem, was direkt hinter den Sensoren kommt. Ne? Da wird eben die Lernfähigkeit gebraucht und die Adaptivität, okay, dass man sich anpassen kann. Also die Sensoren, natürlich, wenn man da neue Entwicklungen hat, ist es auch nicht schlecht. Ne? Es gibt ja noch Leute, die daran arbeiten, zum Beispiel künstliche Nasen zu produzieren. Also es gibt natürlich da auch viele Möglichkeiten, Sensoren weiterzuentwickeln. Aber selbst die vorhandenen Sensoren, also Kameras sind ja eigentlich schon sehr gut, oder Stereokameras, mit denen man 3D-Informationen kriegen kann, oder andere Methoden, oder eben Mikrofone, gibt es ja eigentlich schon eine lange Sensorentwicklung. Aber selbst diese Sensoren werden ja noch lange nicht optimal genutzt. Weil das, was dahinter kommt, das ist ja dann eigentlich das Gehirn sozusagen, das Künstliche. Das ist eben noch nicht so richtig gut angepasst. Und da kann man sicherlich noch viel machen. Mhm. Da würde ich auch, sagen wir mal, die Aufgaben der Neuroinformatik in technischer Sicht sehen. Und in der umgekehrten Sicht ist es natürlich der Versuch, größere Gehirnmodelle zu produzieren, die eben größere Netze rückgekoppelt simulieren können und die dann aber eben auch interessante Funktionalitäten mit diesen Netzen realisieren. Also nicht, dass man einfach nur praktisch den Aktivitätsablauf sehen kann, sondern dass man sehen kann, dieses Netz versteht jetzt auch wirklich gesprochene Sprache, also so wie es im Gehirn passiert oder erkennt eben einen Menschen. Also das heißt, dass man nicht nur die Dynamik im Gehirn nachbildet und also die Neurophysiologie und die Neuroanatomie nachbildet, sondern dass man auch die Funktionalitäten des Gehirns irgendwie nachbildet. Ja, aber das wäre doch dann eine Stelle, wo diese zwei Richtungen wieder zusammenwachsen würden. Also wenn man jetzt ein Gehirnmodell macht, das Sprache versteht, dann wäre das doch wiederum als neuronales Netz für eine technische Anwendung einsetzbar. Das wäre es, wobei wahrscheinlich der Umweg jetzt über das richtig Gehirn nachbilden wahrscheinlich zu kompliziert ist für die direkte technische Anwendung. Ja. Und man das wahrscheinlich erstmal mit einem. Man würde sozusagen die eher einfachere Netze in der Technik verwenden, immer noch. Und die kompliziertere Richtung über die echte Simulation ist wahrscheinlich aus technischer Sicht zu kompliziert. Ja, das wird wahrscheinlich dann noch lange auf irgendwelchen Supercomputern zu rechnen sein, was man halt nicht in einem kleinen Gerät irgendwie einsetzen kann. Wenn man das dann, genau, wenn man es dann praktisch nutzen will, muss man das quasi runterdestillieren in was Einfacheres. Ja. Aber der Umweg über das Verständnis des Gehirns kann natürlich schon dazu führen, dass man eben was Einfacheres wieder rausdestillieren kann, was man dann eben billiger und einfacher in technischen Geräten einsetzen kann. Mhm. Okay, Mir fallen keine Fragen mehr ein. Gibt es irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe, was Sie unbedingt noch sagen möchten? Na gut, es gibt eine ganze Ecke, wo die Hirnforscher und auch die Neuroinformatiker häufig zugefragt werden, die wir jetzt nicht berührt haben. Mhm. Das ist die Geschichte mit dem Bewusstsein. Okay, ja. Aber das ist natürlich auch ein sehr schweres Thema, zu dem man auch so schnell nicht viel sagen kann. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch relativ weit weg von der technischen Geschichte, oder? Ja, aber natürlich, wenn man sagt, man möchte Funktionalitäten von Gehirnen simulieren, ist man natürlich sehr schnell dabei. Ne? Weil dann kommt ja gleich die Frage, ja, wie ist es denn, kann man denn auch Kreativität und dann kommt eben freier Wille und solche Sachen. Ne? Mhm. Das ist natürlich schwierig, solche Fragen zu beantworten. Ja. Aber das geht dann eigentlich auch wieder mehr in die Philosophie letztendlich. Ja. Weil vielleicht kann ich da doch nochmal zwei Sätze dazu sagen. Gerne. Also ich denke, dass es so ist, dass wenn man so daran geht, wie wir das tun an die Gehirne, dann verstehen wir ja Gehirne als physikalische Systeme, die wir eben simulieren. Also es sind eigentlich ja physikalische Abläufe und wir sagen eben, ja gut, unser Gehirn, das ist halt ein Objekt und das ist ein physikalisches Objekt und da passieren eben Sachen drin, die beschreiben wir, die laufen halt in der Zeit ab und was da abläuft, das simulieren wir. Insofern kann man das ja simulieren. Und wenn man das so sieht, dann kann man natürlich auch die Aktivitäten, die dazu führen, dass ein Mensch jetzt meint, er entscheidet jetzt irgendwas, ja, die kann man natürlich auch so physikalisch simulieren. Mhm. Und dann, wenn man das so sieht, also als Naturwissenschaftler daran geht, dann bleibt natürlich eigentlich kein Raum mehr für Willensfreiheit und sowas. Weil sozusagen alles, was da geschieht, folgt natürlich aus den Anfangszuständen. Ja. Aber das ist ja kein neues Problem. Das ist ja ein uraltes Problem. Das war ja schon der Laplace'sche Dämon. Ja, weiß nicht, ob Sie das kennen. Nee, kenne ich nicht. Also das war noch vor Descartes, glaube ich, oder zu Zeiten von Descartes ungefähr. Da gab es auch den Herrn Laplace. Der hat eben da genau das gesagt, also das, ich weiß nicht, für wie viele 100 Jahre das her ist, der hat eben gesagt, naja, also wenn wir sozusagen eine physikalische Beschreibung haben der Welt, wie sich alle Atome oder Moleküle da bewegen, dann können wir im Prinzip vorhersagen, wie das sich weiterentwickeln wird. Also man kennt den Ausgangszustand, man kennt alle Mechanismen, die da wirken, dann kann man den Rest berechnen. Genau, und wenn ich also einen Dämon hätte, der diesen Ausgangszustand kennt und der die Gesetze kennt, dann kann der also beliebig weit vorhersagen, was passieren wird. Ja. Und für diesen Dämon gibt es dann also überhaupt gar keine interessanten Geschichten mehr. Ja, es gibt keine Überraschungen ja. mehr. Es gibt keine Liebesgeschichten mehr oder so, weil es ist ja einfach alles ausrechenbar, was passieren wird. Das ist also sozusagen ein ganz uraltes Bild, womit man eben als Naturwissenschaftler konfrontiert wird. Und da müsste man eigentlich als Naturwissenschaftler sagen, es ist halt das Prinzip, also es ist sozusagen Notwendigkeit dafür, dass man überhaupt Naturwissenschaft machen kann, ist, dass man mal so tut, als wäre das so. Es gäbe also solche Gesetze und man guckt, wie weit man damit kommt. Mhm. Und wenn man von vornherein annehmen würde, dass es Grenzen gibt, wo man dann nicht mehr weiterkommt, dann wäre das nicht geschickt für die Naturwissenschaft. Ja. Das heißt also, als Naturwissenschaftler muss man eigentlich davon ausgehen, dass es Gesetze gibt und dass es für diese Gesetze erstmal keine Grenzen gibt. Ja. Also, dass die so weit gelten, wie sie können, so lange, bis man irgendwelche Gründe hat, eine Einschränkung zu finden. Und solange man keinen Grund findet, eine Einschränkung für das Gesetz zu finden, nimmt man erstmal an, es gilt. Und wenn man so vorgeht, dann wird man natürlich dazu gezwungen, von der reinen Logik her der Forschung als Hirnforscher dann irgendwann zu sagen, ja, das ist Physik letztlich, es ist Naturwissenschaft, also es gibt keinen freien Willen. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt aus der Naturwissenschaft bewiesen hat, dass es keinen freien Willen gibt. Ja. Das ist einfach die Annahme. Sondern es ist eigentlich umgekehrt. Ne? Um Naturwissenschaft machen zu können, muss man sozusagen annehmen, dass es die nicht gibt. Weil sonst würden ja die ganzen Gesetze nicht gelten, die man ja gerade erst rausfinden will. Und vielleicht wird man es irgendwann verstanden haben, dahingehend, dass es dann doch Beschränkungen der Naturgesetze gibt, die dazu führen, dass da noch Raum ist für den freien Willen. Ja? Ja. Das ist eine Variante. Oder man findet eben raus, dass es diese Grenzen tatsächlich nicht gibt und dass sozusagen man sich den freien Willen tatsächlich bloß einbildet, jetzt naiv gesagt. Oder dass man eben, wenn man sich selber analysiert oder wenn man andere Leute analysiert und versucht vorherzusagen, was die tun werden, weil man ja nicht genau weiß, was in deren Gehirn vorgeht, ist es am besten, man stellt sich vor, sie hätten einen freien Willen und man versetzt sich introspektiv in deren Lage, überlegt sich, was man dann wohl machen würde, so ganz frei entscheidend, und kommt damit zu einer besseren Vorhersage, was der Mensch wohl tun wird, als wenn man versucht, physikalisch vorzugehen und sich vorzustellen, was in dem sein Gehirn passiert, was man sowieso nicht schafft. Also ist es praktisch eigentlich immer noch viel besser, mit dem freien Willen zu argumentieren, wenn man verstehen will, was andere Leute tun, obwohl man vielleicht theoretisch als Grundannahme, um diese Naturwissenschaft machen zu können, lieber nicht sich vorstellt, dass es den gibt. Ja, okay. Und das zeigt eben auch, wie klein der Bruchteil ist, den wir erst verstanden haben. Ja, dem ganzen Thema. Genau. Also ich denke, da gibt es noch eine Menge zu tun. Verstehen können. Ja. Ja, denn selbst wenn wir jetzt sehr viel verstehen, dann haben wir es ja bloß im Prinzip verstanden, wie das gehen könnte, wie es vielleicht dazu kommen kann, dass so ein Gehirn meinetwegen einen Menschen dazu befähigt, eben mit anderen Leuten vernünftig zu reden. Aber wir wissen natürlich noch lange nicht, was in dem konkreten einzelnen Gehirn der einzelnen Person jetzt vorgeht. Das können wir, also da müssten wir so viel messen, ja. Wenn wir diese ganzen physiologischen Messungen machen wollten, dann wäre der Mensch tot, ne? Bis wir die Messungen alle gemacht haben. Ja, ja. Ich sehe schon, es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch viel zu tun, genau. Okay. Was ja beruhigend ist. Ja, finde ich auch. Ja, gut. Dann ganz herzlichen Dank an Professor Günther Palm für das interessante Gespräch und wie immer natürlich auch danke an alle Zuhörer fürs Downloaden und Anhören. Dieses Mal sind wir an einigen Punkten so ein bisschen ins Philosophische abgedriftet. Ich muss aber sagen, ich fand die Themen alle sehr spannend und auch relevant für das Thema insgesamt. Und ich hoffe natürlich, dass es euch auch so geht. Feedback ist natürlich wie immer erwünscht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Two singles for Delphi and the heart of this ancient land, where the eagles met and rested by the well. Past the crossroads where Oedipus cut his own father down, and I've a feeling I've been there myself. In a school in the cliffside where the nymphs used to play, Aristotle taught Alexander in the open air. Ideas can bring freedom, enlightenment and hope, or they can roam the world with a sword of revenge. Don't bring me coffee, don't bring me tea, I'm waiting for the Argonauts, can't you see? Hold the croissant and the pan grillé, I'm waiting till the Argonauts come sailing, sailing over the bay. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt.